классно иметь жену. Es ist so toll, eine Ehefrau zu haben. Amen. Amen. Все неженатые сказали Amen. Alle, die nicht verheiratet sind, sagen, sollen Amen sagen. Нет, все женаты. Also alle, die verheiratet sind. Как есть, знаете, поговорка такая, за каждым, es gibt so ein Sprichwort. За каждым успешным мужчиной стоит мудрая жена. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine weise Ehefrau. Okay, заметьте, okay. Не красивая, а мудрая. Also bemerkt bitte, nicht schöne, sondern eine weise. А когда она еще и красивая, тогда вдвойне лучше. Also wenn sie noch dazu schön ist, dann ist das noch doppelt so gut. Так что мне повезло вдвойне. Deswegen habe ich doppelten Glück gehabt. И вообще-то вот Соломон в своей мудрости он говорил. Und überhaupt der Salomo in seiner Weisheit sagte mal, что это не есть удача. Dass es nicht ein Erfolg ist. Нет, что это не глюк. Dass es kein Glück ist. Okay, получить хорошую жену, благословенную жену. Eine gute, eine gesegnete Frau zu bekommen. Это не глюк. Das ist kein Glück. Это награда. Das ist eine Belohnung. Belohnung. Okay, есть разница. Okay. Also es gibt einen Unterschied между Glück и Belohnung. Zwischen Glück und zwischen Belohnung. Понимаешь, да? Verstehst du mich? Если тебе повезло, может быть, и не повезет. Wenn du mal Glück hattest, es kann auch sein, dass du Pech hast. Да, а вот награда, она гарантирована. Aber eine Belohnung ist garantiert. Amen. Amen. И это класс. Мне нравится награда. Das ist toll, also, denn ich mag die Belohnung. Мне нравится награда больше, чем Glück. Also mir gefällt Belohnung besser als Glück. И Бог, он дает награду. Und Gott gibt einen Lohn, написано, eine Belohnung. Написано, что Бог воздаятель. Es steht geschrieben, dass Gott ein Belohner ist. Belohner ist. Amen. Amen. Он у нас воздаятель. Also er ist unser Belohner. И это классно. Und das ist toll. Наступил март у нас опять. Also jetzt haben wir wieder März. Я люблю, обожаю март. Also ich liebe März. Март это весна. Also März bedeutet Frühling. Птицы начинают строить гнезда. Also die Vögel fangen an ihre Nester zu bauen. Вы заметили? Habt ihr das schon bemerkt? Oh, посмотри на птиц. Also beobachte mal die Vögel. Я еще я обожаю птиц, кстати. Also ich liebe auch noch die Vögel dazu. Amen. Amen. Вот в марте у нас в семье два дня рождения. Also im März haben wir in unserer Familie zwei Geburtstagskinder. Это серьезный удар по бюджету. Und das ist ein richtiger Schlag auf unser Budget. Но тем не менее это классный месяц. Aber trotzdem ist es ein wundervoller Monat. И я обожаю быть дома. Und ich liebe es, zu Hause zu sein. Знаешь, как вот говорят, везде хорошо, но дома лучше. Weißt du, wie man so schön sagt, es ist überall schön, aber zu Hause ist es am besten. Правда, nicht wahr? Все-таки дома всегда лучше. Irgendwie ist zu Hause doch immer am besten. И это здорово возвращаться домой. Und es ist auch toll, wieder zurückzukehren nach Hause. И знать, что у тебя дома вот все хорошо устроено. Und zu wissen, dass bei dir zu Hause alles gut läuft, dass alles ordentlich ist. Иногда нам кажется, что вот где-то лучше, чем дома. Manchmal denken wir uns so, dass es woanders besser ist als bei uns zu Hause. Но когда ты там поживешь, aber wenn du dort eine Weile lebst, ты понимаешь, нет, слава Богу, что у меня есть дом. Dann begreifst du und sagst dir, Gott sei Dank habe ich ein Zuhause. И вот есть такая болезнь духа сегодня у людей. Und es gibt so eine Krankheit vom Geist der Menschen. Они всегда ищут что-то. Also sie suchen immer nach etwas. Они всегда в вечных поисках. Sie sind in ewiger Suche. Одна женщина пришла к нам в церковь. Eine Frau kam mal zu uns in die Gemeinde. И она говорит мне, я ищу истину. Sie sagte mal, ich suche nach der Wahrheit. Я говорю, слава Богу. Und ich sagte zu ihr, Gott sei Dank. Больше не ищите. Du sollst aufhören damit. Вы уже нашли ее. Sie haben sie schon bereits gefunden. Ты знаешь, но вот все-таки есть люди, которые они не хотят ее найти. Weißt du, aber es gibt doch solche Menschen, die sie nicht finden wollen. И Павел говорит, что они всегда учатся, но никогда не могут дойти до познания истины. Und der Paulus sagte mal, über solche Menschen, die sind ewig, das sind solche Menschen, die ewig lernen, aber nie zur Erkenntnis kommen. Интересная порода людей. Das ist interessante Art der Menschen. И сегодня вот миллионы людей, молодых людей прежде всего. Und solche und es gibt heutzutage Millionen von Menschen und vor allem junge Menschen. Они шатаются по всему миру. Also sie wandern auf der ganzen Welt. Они нигде не дома. Sie sind nie zu Hause, nirgendwo zu Hause. Есть такое понятие возникло сегодня модерное понятие digitale Nomaden. Also es gibt sogar so einen Namen für solche Menschen, das sind digitale Nomaden. Да, кочевники, они. Also das sind so Nomaden. Они говорят, вот мы нигде не дома. Sie sagen von sich aus, wir sind nirgendwo daheim. Но они всегда в пути. Aber sie sind immer auf dem Weg, sie они sind immer unterwegs. Они там 3 года поживут, где-то 5 лет поживут, где-то еще поживут. Irgendwo lebt er 3 Jahre, dann woanders 5 Jahre, noch sonst wo. Они живут, работают за счет интернета. Also sie arbeiten und sie reisen aufgrund, dass sie im Internet bloggen. Но государства, в которых они живут, для них, для этих государств, они проблема. Aber für die Länder, wo sie dort wohnen, für die sind sie ein Problem. Problem, потому что они не платят налоги. Weil sie keine Steuern zahlen. Они нигде не основываются. Sie lassen sich nirgendwo nieder. Они просто проходят. Sie gehen einfach nur durch. Прошел, наследил, ушел. Also der kommt, hinterlässt Spuren und geht wieder. То есть они просто пользователи. Das heißt, sie sind nur Verbraucher. И от них нет толку. Und von denen gibt es überhaupt keinen Nutzen. И миллионы таких людей сейчас шатаются по всему миру. Und solche Menschen gibt es Millionen, die auf der ganzen Welt rumwandern. И Иисус сказал однажды такую вещь. Und Jesus sagte mal so eine Sache. Иоанна 8:35. Das ist in Johannes 8:35. Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Подумай об этом. Denke mal darüber nach. Кажется, вот это и есть рабы, которые на одном месте сидят. Also man denkt sich, das sind Knechte oder Sklaven, Knechte, die Sklaven, die auf einem Platz immer rumsitzen. Которые вот на одном месте, они рабы. Also diejenigen, die auf einem Ort oder auf einem Platz sitzen, das sind Sklaven. А вот свободные, они гуляют по всему миру. Und diejenigen, die frei sind, die spazieren auf der ganzen Welt herum. О, мы свободны, они кричат. Also sie schreien immer raus, wir sind frei. Но Иисус говорит. Aber Jesus sagt hier. Как раз раб не пребывает в доме. Dass der Knecht nicht ewig im Haus bleibt. Вот рабы, они не умеют сидеть на месте. Also die Sklaven, die können nicht auf einem Platz sitzen bleiben. А вот сыны, они остаются в доме вечно. Aber die Söhne, die bleiben ewig im Hause. Как интересно. Wie interessant. Вот рабы, они всегда недовольны. Also die Sklaven sind immer unzufrieden. Они всегда что-то ноют. Sie nörgeln, die haben immer etwas zu nörgeln. И, ne, блудный сын был таким. Also der verlorene Sohn war so. Он всегда искал. Der hat ständig nach etwas gesucht. И дьявол его обманул. Und der Teufel hat ihn belogen. Что у отца дома плохо все. Dass bei dem Vater zu Hause alles schlecht ist. И что если он останется дома, то он потеряет жизнь. Dass wenn er zu Hause bleibt, dann verliert er sein Leben. Это обман дьявола. Und das ist die Lüge des Teufels. Потому что сын, он по-настоящему сын, когда он дома. Denn der Sohn ist ein echter Sohn erst dann, wenn er zu Hause bleibt. И так здорово знать свой дом. Und es ist so toll, sein Haus zu kennen. Amen. Amen. Так здорово знать свою семью. Es ist so toll, seine eigene Familie zu kennen. Так здорово иметь отца. Es ist so toll, einen Vater zu haben. Так здорово иметь вот это вот рамки, в которых ты чувствуешь себя защищенным. Es ist so toll, also diese Rahmen zu haben, diesen Grenzen zu haben, wo du dich sicher fühlst. И признак рабства – это всегда быть недовольным. Und ein Anzeichen von einem Sklaven ist immer die Unzufriedenheit. Роптать и быть недовольным. Also zu murren und immer unzufrieden zu sein. Я однажды встретился в Америке с одним иммигрантом. Ich habe mal in Amerika einen Immigranten, also einen Aussiedler, getroffen. Aha, он переехал откуда-то, не помню, откуда, с Украины. Ich weiß nicht, woher er kam, ich denke, aus Ukraine. И он говорит, ой, у нас там в Советском Союзе еще было так классно. Und er sagte zu mir, dort in Sowjetunion war so gut. А здесь, фу, американцы, фу, все фу, плохо. Und hier ist alles nur schlecht, ist alles puh. Я говорю, ты что сделаешь? Und dann frage ich ihn, was machst du denn hier? Зачем ты сюда тогда прилетел? Wieso bist du überhaupt hierher gekommen? Тебя кто-то здесь держит? Hält dich jemand hier zurück? Ну. Сейчас он уже в Канаду собирается. Jetzt hat er schon vor, nach Kanada auszuwandern. И знаешь, вот через пару лет он, наверное, куда-нибудь в Парагвай еще уедет. Und weißt du, vielleicht nach ein paar Jahren wird er wahrscheinlich nach Paraguay auswandern. Это болезнь. Das ist eine Krankheit. Соломон говорит, это суета и томление духа. Der Salomo sagt, das ist eine Hektik und eine Niedergeschlagenheit deines Geistes. Знаешь, Бог дал заповедь нам. Weißt du, Gott hat uns ein Gebot gegeben. Одна из 10 заповедей. Also eine von den 10 Geboten. Не пожелай чужого. Begehre nicht des Fremden. Как интересно. Wie interessant. Не пожелай чужого. Also begehre nicht das, was der Nächste hat. Потому что у нас есть такая склонность у людей. Denn wir haben so eine Zuneigung von meinen Menschen. Нам часто кажется, что чужой лучше. Wir denken öfters mal, dass das andere, das Fremde besser ist. Вот чужие все мужья, они кони, а твой он осел. Also alle anderen Ehemänner sind einfach nur Pferde und deine ist ein Esel. Да. Или вот все жены, они лучше, а вот твоя, она сатана в юбке. Also alle Ehefrauen sind einfach besser als deine, denn deine ist einfach der Teufel im Rock. И нам кажется, что везде что-то лучше, где-то лучше, кроме как у нас. Und uns scheint so, dass es überall besser ist, nur bei uns nicht. И Бог знает, как это глупо. Und weißt du, wie dumm das ist? Бог знает, что это глупо. Und Gott weiß, dass das dumm ist. И поэтому он дал заповедь, говорит, люди. Und deswegen hat er dieses Gebot gegeben, hey Leute. Возлюбите свое. Liebt euers и kennen. Не желает чужого. Und wünscht nicht des Fremden Потому что seine. Этот дьявол заставил людей так верить. Weil der Teufel die Menschen gezwungen hat, so zu glauben. Чтобы они потеряли свое. Damit sie ihres verlieren. И они смотрят на соседа и думают, о. Und sie gucken so ihren Nachbarn an und sagen, oh, der Nachbar hat einen besseren Rasen, einen grüneren. Also sein Hahn, der kräht und der singt wie der Nachtigall. Also überhaupt, bei ihm ist alles toll. Das ist die Lüge des Teufels. Amen. Не желай чужого. Du sollst nicht begehren von deinem Nächsten, was er hat. Полюби свое. Sondern liebe deines lernen. И когда тебе кажется, что это чужое, очень красиво. Und wenn es dir so vorkommt, dass das Fremde so schön ist, запомни одну фразу. Dann merke dir eine Phrase. Одна женщина сказала умная. Eine kluge Frau hat mal gesagt, говорит, под самым красивым павлиним хвостом. Unter dem schönsten Pfau-Schwanz скрывается обычная куриная попа. Versteckt sich ein ganz einfacher Hühnerhintern. Amen. Это правда. Und das ist die Wahrheit. Amen. Amen. Знаешь, вот все, что кажется таким красивым, потом, когда ты узнаешь поближе, это обычная куриная попа. Weißt du, alles dann, wenn es dir alles so scheint, dass das andere schöner ist, dann, wenn du das dann siehst du, dass es ganz einfache Hühnerpopo ist. Я был на одной экскурсии в одном дворце. Ich war mal bei einer Führung Aha. in einem Schloss. И там жил, и долгое время жил Ататюрк. Dort hat lange Zeit Atatürk gewohnt. Великий Ататюрк, основатель. Das ist der große Atatürk, das ist der Gründer. Основатель современной Турции. Also der Gründer von der modernen Türkei. Классный мужик был. Das ist ein toller Mann gewesen. И вот он жил в одном дворце. Und so lebt er in einem Schloss. Я сделал фотографию. Und ich habe mir mal ein Foto gemacht, где он лежал долгое время. Wo er lange Zeit gelegen ist. Это его спальня. Das ist sein Schlafzimmer. Здесь он лежал и умирал. Also da lag er und starb. И напротив него висит картина. Und ihm gegenüber hängt ein Bild. Это картина, на которую он всегда смотрел. Also das ist ein Bild, was er ständig beobachtete. И он говорил. Und er sagte, если я выздоровею, also wenn ich gesund werde, я хотел бы жить вот тут, dann würde ich gerne dort wohnen. В такой стране, also in so einem Land, где есть вот такие цветы, wo solche Bäume wachsen. Деревья с цветами. Ja, wo solche Bäume mit Blüten wachsen. А это обычная яблоня. Das ist ein ganz gewöhnlicher Apfelbaum. Знаешь, вот этот дворец, also schau hier, dieser Schloss, он находится на берегу моря. Der befindet sich am Ufer des Meeres. Эй, это мечта тысяч людей. Das ist der Traum von Tausenden von Menschen. О, у него огромный там сад был. Der hat einen riesen Garten dort там gehabt. Пальмы, все Palmen, also viele verschiedene Bäume. Но этот человек лежал при смерти. Aber dieser Mann lag am Sterbebett. Смотрел на картину. Schaute auf das Bild. Мечтал о яблоне. Und träumte über einen Apfelbaum, который у него не было. Was er nicht hatte. Ты видишь здесь проблему? Siehst du hier ein Problem? Я вижу проблему. Also ich sehe hier ein Problem. Это так похоже на нас многих. Das ist so vielen uns ähnlich. Вот то, что я не имею, вот это так мне хочется. Also das, was ich nicht habe, das will ich so sehr. А то, что я имею, aber das, was ich habe, фуй. Das ist пфуй. Это проблема. Das ist ein Problem. Давай возлюбим свое. Lass uns unseres kennenlernen und lieben lernen. Скажи, Господь. Sag mit mir, Herr. Спасибо. Danke dir. За то, что я сейчас имею. Für das, was ich heute habe. Спасибо, Бог. Danke dir, Gott. Это мое. Das ist meins. Спасибо. Danke, Herr. Давай воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben. Аллилуйя. И моя тема сегодня, она называется «Оазис для Бога». Und mein Thema heißt heute «Oase für Gott». «Оазис для Бога». «Oase für Gott». Давай мы прочитаем Исаия 66 главу. Lass uns aus Jesaja 66 den Vers 1 lesen. Пожалуйста. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Так говорит Господь, небо – престол мой. А земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Где, Бог спрашивает, место покоя для меня? Gott fragt hier, wo ist der Ort der Ruhe für mich? Смотри, небо престол мой. Schau hier, der Himmel ist mein Thron. Однако Какое может быть здание, которое вместит Бога? Aber was für ein Gebäude kann Gott erfassen? Никогда, никакое здание. Also kein Gebäude hier kann es nicht machen. Потому что Бог говорит, небо престол мой. Denn Gott sagt, Himmel ist mein Thron. И вообще 5% всего исследовано в небе. Und überhaupt sind nur, also das ganze Universum ist nur zu 5% erforscht. Одну бабушку атеисты убеждали, что Бога нет. Eine alte Oma haben die Atheisten versucht zu überzeugen, dass es Gott nicht gibt. Они говорили, мы летали в космос, там Бога не видели. Und sie haben zu ihr gesagt, wir sind in das All geflogen und wir haben dort Gott nicht gesehen. А бабушка отвечает, говорит, und die alte Oma antwortet denen, а почему у мужчины усы растут под носом, а у женщины нет? Also wieso wächst ein Schnurrbart bei den Männern unter der Nase und bei den Frauen nicht? Атеисты говорят, не знаем. Und die Atheisten sagen, wir wissen das nicht. Бабушка говорит, если вы не знаете, что у вас под носом происходит, что вы в космос лезете? Dann sagt sie, wenn ihr nicht wisst, was bei euch unter der Nase passiert, was wollt ihr denn sagen, was im Kosmos passiert? Правду говорит бабушка. Die sagt die Wahrheit, die alte Frau. Небо престол мой, говорит Бог. Gott sagt, Himmel ist mein Thron. А земля это вот подножие ступенечка для меня. Also und die Erde ist der Schemel, das ist einfach eine Stufe für mich. Когда ты дружишь с таким Богом, also wenn du mit so einem Gott befreundet bist, тогда земля будет под ногами. Dann wird die Erde unter den Füßen sein. Дьявол будет под ногами. Dann wird der Teufel unter den Füßen sein. В твоей жизни ты будешь иметь контроль. Du wirst in deinem Leben eine Kontrolle haben. И где построите дом для меня, дальше говорит Бог. Und dann sagt hier Gott weiter, wo wollt ihr mir ein Haus bauen? Бог смотрел на этих строителей храмов. Gott hat diese Bauer, also die Bauer vom Tempel angeguckt. И мы все что-то строим. Und wir bauen alle etwas. И Господь смотрит на то, что мы ему лепим. Und der Herr schaut, was wir so für ihn daraus basteln. И часто мы больше ломаем, чем строим. Und oftmals zerstören wir etwas, als wir bauen. Но иногда посещает тебя небо, и ты начинаешь что-то строить. Manchmal besucht dich der Himmel und da fängst du an, etwas zu bauen. И вот мы строим, строим, думаем, und so bauen wir und bauen und denken, Gott wird sich erfreuen. Бог млеет на небесах от счастья, und dass der Gott ja, zerfließt vor Glück im Himmel, wenn er dich anguckt. Что мы ему здесь поем, dass wir ihm hier vorsingen. Что мы ему здесь что-то даем, dass wir ihm hier etwas geben. Что мы ему жизнь отдали, dass wir ihm unser Leben gegeben haben. Перед ним каемся, dass wir vor ihm Buße tun. Бог, он счастлив на небесах. Und Gott ist so glücklich im Himmel. Говорит, все это сотворила рука моя. Aber Gott sagt, all das hat meine Hand gemacht. Твои связки голосовые, deine Stimmbänder, которым ты поешь, mit denen du singst, твои таланты, deine Talente, это сотворил Бог. Das hat Gott geschaffen. Amen. Amen. И твоя жизнь, она принадлежит ему. Und dein Leben gehört ihm. И покаяние, это просто шаг справедливости. Und die Bekehrung ist einfach nur der Schritt der Gerechtigkeit. Это требует справедливость. Also das erfordert Gerechtigkeit. Признать Господа Бога своим Богом. Gott anzuerkennen als seinen Gott. Это не услуга Богу. Amen. Das ist nicht ein Gefallen Gott. И Бог говорит, ты хочешь построить мне дом? Gott sagt, du willst mir ein Haus bauen? Мне, святому, mir, dem Heiligen, которому каждый день, каждую секунду поют архангелы в небесах, свят, dem, свят, dem свят. Jeden Tag, jede Sekunde die Erzengel singen, dass er heilig ist. Свят, свят, свят, dass er heilig und heilig ist. Там никогда не молчат, там всегда dort, говорят. Dort свят. Wird niemals, dort herrscht niemals eine Stille, dort wird immer гesungen, свят, dass er heilig свят, ist. Свят, свят, свят, Господь Саваоф. Heilig, heilig, heilig, Herr der Herrscharen. И мы, люди, которые думаем, мы вот его почитаем. Und wir Menschen, die wir denken, dass wir ihn ehren. Слушай, я в один день стер все человечество с лица земли. Gott sagt, hör zu, ich habe in einem Augenblick die ganze Menschheit einfach ausgelöscht. Во время Ноя. Zu den Zeiten vom Noah. Потому что их грехи так воняли. Denn ihre Sünden haben so dermaßen gestunken. Я не мог больше это выносить. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Это было настолько противно. Das war so dermaßen ekelhaft. И он говорит, я просто стер, я должен был их всех смыть. Er sagte, ich musste das machen, ich musste sie alle auslöschen. Понимаешь, насколько я свят? Und verstehst du, begreifst du, wie heilig ich bin? Бог, он настолько свят, что ты не можешь представить, насколько он свят. Weißt du, Gott ist so dermaßen heilig, dass du das dir nicht mal vorstellen kannst. Бог никогда не ошибается. Und Gott macht niemals Fehler. Niemals. Niemals. Никогда. Niemals. Не сделал ни одной ошибки. Hat er noch nie einen Fehler begangen? Бог никогда не подводит нас. Gott lässt uns niemals im Stich. Он всегда верный. Er ist immer treu. Сколько раз ты был неверный, я был неверный. Wie oft warst du untreu? Он выше высот. ist höher als alles andere. Он глубже всех глубин. Er ist tiefer als alle Tiefen. Он наполняет все во всем. Er erfüllt alles mit sich. И Бог все самое лучшее, что мы имеем. Und Gott ist das Allerbeste, was wir überhaupt haben. И Господь спрашивает, где место покоя моего? Und der Herr fragt, wo ist der Ort meiner Ruhe? Покой. Wo ist die Ruhe? Покой — это не только то, что ты хочешь. Die Ruhe ist nicht nur das, was du willst, а то, что Бог хочет. Sondern auch das, Gott will. Бог хочет покоя. Gott möchte die Ruhe haben. И он хочет найти место, где не будет вонять грехами. Und er möchte einen Ort finden, wo nicht nach Sünden stinken wird. Он хочет найти место, где он может просто отдохнуть. Er möchte einen Ort finden, wo er sich einfach nur ausruhen kann. Где его не будут раздражать всякими глупостями. Wo man ihn nicht jeder Dummheit, jeden Kleinigkeit reizt. И он хочет отдохнуть в жизни тех людей, которые посвятили себя ему. Und er möchte sich in deren Leben ausruhen, die sich ihm hingegeben haben. Die aufgehört haben, sich selbst, sich was einzubilden. Und er sagt da weiterhin in diesem Kapitel, auf die werde ich schauen. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Und er zittert vor meinem Wort. Wow. Da findet Gott die Ruhe. И ему часто приходится сражаться с нами. Und oftmals ist er gezwungen, mit uns zu kämpfen. Знаешь, он не сражается с дьяволом. Weißt du, er kämpft nicht gegen den Teufel. Кто-то знает об этом? Weiß das jemand von euch? Бог не сражается с дьяволом. Also Gott kämpft nicht mit dem Teufel. Это сражение давно выиграно. Also dieser Kampf ist bereits schon längst besiegt und gewonnen. Он сражается с людьми. Aber er kämpft gegen die Menschen. Mit den Menschen. Он сражается с нами. Also er kämpft mit uns. И он сражается, может, вот с тобой даже сегодня. Und vielleicht Vielleicht kämpft er auch heute mit dir. Mit irgendeinem Menschen. Also jemand ergibt sich durch die Gnade Gottes. Das ist die beste Position. Die Hände hochzuheben und zu sagen, ich ergebe mich. Aber jemand kämpft ganz vehement mit Gott. И Бог продолжает тогда беспокоиться. Und dann wird Gott weiterhin keine Ruhe haben. Но когда мы сдаемся, Бог выигрывает. Aber wenn wir uns ergeben und Gott gewinnt, тогда человек становится рабом Богу. Dann wird der Mensch zum Knecht Gottes. Knecht Gottes. Zum Knecht Gottes. Ты знаешь, это самый высший титул, который может быть. Weißt du, das ist der höchste Titel, was überhaupt gibt. Может быть, ты думаешь, ну Иисус же сказал, я не назвал вас рабами, назвал вас друзьями. Vielleicht kannst du dann sagen, der, als Jesus sagte, ich habe euch doch nicht zu meinen Knechten, sondern zu meinen Freunden ernannt. Und Gott sei Dank hat Jesus so gesagt, dass er uns seine Freunde nennt. Aber wenn du als Freund Gottes sagst, ich möchte dein Knecht sein, das ist der höchste Titel. Und der Paulus sagt, ich bin der Knecht von dem Herrn Jesus Christus. Петр говорит, я апостол, но я раб Иисуса. Der Petrus sagt, ich bin Apostel, aber ich bin ein Knecht Gottes. Это добровольная сдача. Das ist ein freiwilliges Ergeben. Я даюсь перед, ich gebe mich hin. Перед Богом, как, ich gebe mich hin vor Gott. Как раб. Als ein Knecht. И что такое быть побежденным Богом? Und was heißt von Gott besiegt zu sein? Это сказать, что повелишь мне делать? Das heißt, was befiehlst du mir zu tun? Что повелишь мне делать, Господи? Was befiehlst du mir zu tun, Herr? Это означает быть побежденным. Das bedeutet vom Herrn besiegt zu sein. Бог встретился с Савлом. Gott hat den Saul getroffen. Den Saul, den Paul. Это бывший, Paulus. Да, его звали Саул тогда еще. Der hat damals den Saul geheißen. И он говорит, ну что, долго ты еще будешь сражаться против меня? Und dann hat er zu ihm gesagt, und wie lange willst du noch gegen mich kämpfen? Я сильнее тебя все равно. Ich bin trotzdem stärker als du. И тебе трудно идти против рожна. Und für dich ist es schwer, gegen ein Speer zu laufen. Трудно идти против Бога. Es ist schwer, gegen Gott zu gehen. Очень трудно. Es ist sehr schwer. И Господь, он просто ждет. Und der Herr wartet einfach. И Саул, он пережил этот момент и сказал, что повелишь мне делать? Und der Saul hat diesen Moment erlebt und hat gesagt, was befiehlst du mir zu tun? Он стал рабом Богу. Er wurde zu einem Knecht Gottes. За все оставшуюся жизнь. Für sein restliches Leben. Он служил ему. Hat er ihm gedient. Это означает сдаться. Das bedeutet, sich zu ergeben. Стань рабом Богу. Werde zu Knecht Gottes. И тогда ты будешь свободен от другого рабства. Dann wirst du frei sein von einer anderen Sklaverei. Не будет рабства страха. Dann wird es keine Sklaverei mehr der Angst sein. Не будет рабства привычек глупых. Dann wirst du nicht mehr Sklave deiner Gewohnheiten sein. Не будет рабства эгоизма. Dann wirst du nicht mehr der Sklave deines Egoismus sein. Не будет рабства любого греха. Du wirst auch kein Sklave von jeglicher Sünde sein. Ты не будешь бояться дьявола. Du wirst keine Angst vor Teufeln vom Teufel haben. А дьявол будет бояться обходить тебя за километр. Sondern der Teufel wird vor dir Angst haben und wird Kilometer weit auf um dich herum gehen. Weil du der Knecht Gottes bist, von Jesus Christus. Halleluja. Amen. Amen. Saul, он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Und Saul hat damals gefragt, was soll ich machen? И Господь говорит, встань и иди к моим людям. Und der Herr sagt zu ihm, steh auf und geh zu meinen Leuten. И они скажут тебе, что тебе надо делать. Und sie werden zu dir sagen, was du tun sollst. Мы говорим, Боже, но зачем мне к людям идти? Ты сам скажи. Nun, wir können so als Menschen sagen, Herr, wieso sollen wir zu den Menschen gehen? Du kannst es doch mir sagen. Господь, я хочу, чтобы ты сам говорил. Herr, ich möchte, dass du selbst zu mir sprichst. А Бог говорит, нет, нет, нет, нет. Aber Gott sagt, nein, nein. Пойди к людям. Geh zu den Menschen. И они скажут тебе, что тебе надо делать. Und sie werden zu dir sagen, was du tun sollst. Я хочу, чтобы ты сперва научился слышать тех, которые научились слушать меня. Ich will, dass du als allererstes auf die hörst, die gelernt haben, auf mich zu hören. Как это важно. Wie wichtig das ist. В этот мир сегодняшний. Also in unserer Welt jetzt. Полный либеральности. Der voller von Liberalismus ist. Непослушание. Ungehorsamkeit. И вот Бог говорит, слушай, научись сперва слушать. Und Gott sagt, hör zu, du sollst erst einmal lernen zu hören. И в послушании воли Божьей полная свобода. Und im Gehorsam gegenüber Gottes hast du eine volle Freiheit. Volle Freiheit. Знаешь, когда рыба говорит, я хочу летать. Weißt du, wenn ein Fisch sagt, ich möchte fliegen. Тогда она раба. Dann ist sie ein Sklave. Ей недолго жить. Und sie hat nicht mehr lange zu leben. И когда рыба скажет, я хочу летать. Und wenn ein Fisch sagt, ich möchte fliegen. Она сдохнет. Dann wird sie verrecken. А когда птица говорит, я хочу плавать. Aber wenn ein Vogel sagt, ich möchte schwimmen. Она тоже сдохнет. Dann wird sie auch sterben. Свобода в той стихии, в которую тебя Бог поместил. Die Freiheit ist dort in dem Raum oder in dem Bereich, wo Gott dich hineingestellt hat. Свобода это не вседозволенность. Also die Freiheit ist nicht das, dass du alles tun darfst. Но свобода это быть на том месте, на котором Бог тебя поставил. Sondern die Freiheit ist das, dass du an dem Ort bist, wo Gott dich bestimmt und hingestellt hat. Свобода это делать то, для чего тебя Бог призвал делать. Die Freiheit ist das, dass du das tust, was Gott dir gegeben hat. Это свобода. Das ist die Freiheit. Amen. Amen. Что повелишь мне делать, Господи? Was soll ich tun, Herr? И он Саул получил ответ. Und der Saul hat die Antwort bekommen. Давай сдадимся перед Господом. Lass es uns ergeben vom Herrn. И можем сказать, я устал искать свою стихию. Und man kann sagen, ich bin schon müde, nach etwas zu suchen. Я уже чуть ли не умер, ища свою стихию. Also ich bin fast gestorben, indem ich gesucht habe nach. И многие люди, они приходят с поломанной судьбой к Богу. Und viele Menschen kommen mit einem mit der kaputten Schicksal leben zum Gott. Когда уже жизнь их сокрушила. Wo ihr sie das Leben schon zerbrochen hat. Сокрушила их жизнь. Sie hat ihr Leben zerbrochen und sie sind selber zerbrochen. И тогда только Бог находит покой в их жизни. Und erst dann findet der Herr Ruhe in ihrem Leben. Давай еще включим Филимону 7 стих. Lass uns aus dem Philemon 1, 7 lesen. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Denn wir haben viel Freude und Trost um deine Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Смотри, апостол Павел адресует свои слова Филимону. Schau her, der Paulus adressiert seine Worte an Philemon. Я думаю, что для него это была большая честь получить от великого апостола целое послание. Ich denke, das war für ihn eine sehr große Ehre, von einem großen Apostel so solche Worte zu bekommen. И этот апостол Павел находится в этот момент в тюрьме. Und in der Zeit ist der Apostel Paulus im Gefängnis. И он измученный. Und er ist gequält. Он уже старый. Er ist bereits schon alt. Он знает, что уже близко Иисус скоро придет за ним. Und er weiß, dass Jesus bald ihn holen kommt. И вот он гонимый человек. Und er als verfolgter Mann. Пишет этому Филимону. Schreibt an diesen Philemon. Твое поведение, Филимон. Also dein Handeln, Philemon. Было как елей для меня. War wie die Salbe für mich. Исцеляющий елей. Das mich, also eine Salbe, die mich heiligt, die mich erquickt. Этот Филимон, про который мы вообще ничего не знаем. Also dieser Philemon, über den wir fast gar nichts wissen, он является примером для христиан сегодняшнего времени. Der ist ein Beispiel für die Christen von der heutigen Zeit. Сколько покоя и радости находят в тебе святые люди? Also wie viel Ruhe und Freude finden in dir die heiligen Menschen? Сколько покоя и радости ты доставляешь своему лидеру, например? Also wie viel Freude und wie viel Ruhe bescherst du deinem Leiter? И может ты думаешь, ну лидер для того существует, чтобы мои вопросы решать. Vielleicht denkst du, dass der Leiter dafür da ist, um deine Fragen zu lösen. Но, дорогой мой, у тебя есть прямая обязанность. Aber mein Lieber, du hast eine direkte Verantwortung. Бог тебя обязывает. Gott verpflichtet dich. Стать покоем, радостью для своего лидера. Als eine Oase der Ruhe und Freude für deinen Leiter zu sein. Чтобы твое поведение доставляло ему радость, а не беспокойство. Dass dein Benehmen, dein Handeln ihm keine Unruhe bringt. Не только Богу, und keine Sorge. Святым. Also nicht nur Gott, sondern auch den Heiligen. Мы часто приходим к Богу, когда он нам нужен. Weißt du, oftmals gehen wir erst dann zu Gott, wenn wir ihn brauchen. Но нам нужно так действовать, чтобы Бог находил в нас оазис. Aber wir müssen so handeln, dass Gott in uns diese Oase findet. Ruhe. Diese Ruhe, der Oase der Ruhe. Приходил в нашу жизнь. Dass er in unser Leben kommt. Садился как царь. Dass er sich wie ein König hinsetzen kann. Говорит, здесь я отдохну. Und sagt, hier ruhe ich mich aus. Amen. Amen. О, Господа, много работы. Denn der Herr hat sehr viel Arbeit. И пусть его работа будет с людьми мира. Und seine Arbeit soll mit denen sein, die ihm Ruhe bringen. Нет. Пусть его работа будет с людьми мира. Also, seine Arbeit, er soll arbeiten mit den Menschen, die in der Welt sind. Но с нами он уже пусть находит покой. Aber mit uns soll er schon Ruhe finden. Amen. Amen. Кто ты, место покоя или место сражения? Wer bist du? Bist du ein Kampffeld oder bist du eine Oase der Ruhe für Gott? Бог внутри тебя сражается или отдыхает? Gott in dir innen ist Kämpfer. Mit dir oder ruht er sich aus? Являешься ли ты местом покоя для своего пастора, служителя, лидера? Bist du der Ort der Ruhe für deinen Pastor, für deinen Leiter? В нашей церкви есть люди, когда я думаю о них, мое сердце наполняется покоем. Also es gibt solche Menschen in unserer Gemeinde, wenn ich an sie denke, dann erfüllt sich mein Herz mit Ruhe. Я знаю, что у них все будет хорошо. Ich weiß, dass bei ihnen alles gut wird. Я знаю, что и через 10-15 лет все будет хорошо. Ich weiß, dass auch in 10-15 Jahren alles gut laufen wird. Но есть люди, которые, когда я думаю, у меня сердце сразу разрывается. Aber es gibt solche Menschen, wo ich, wenn ich an sie denke, dass mein Herz fast zerreißt. Я не могу спать даже. Und ich kann nicht einmal schlafen sogar. Я переживаю за них. Weil ich mir Sorge mache um sie. Denn ich habe Angst schon, ich habe schon Sorge, dass sie wieder in eine Sünde verfallen. Dass schon wieder ein Problem kommt. Weißt du, und dieser Unterschied gibt es. Und lass uns eine Entscheidung treffen, dem Philemon ähnlich zu sein. Also dieser Mann war die Oase der Ruhe für den Paulus. Так хочется иметь людей. Man möchte so sehr solche Menschen um sich haben. Also um sich herum, wo du in ihnen deine Ruhe findest. Werde zu einem Menschen des Trostes und der Freude. Denn alle brauchen Ruhe. Богу, Gott braucht es und auch du brauchst es. Правда? Nicht wahr? Как договориться? Und wie kommt man dann überein? Как договориться? Вот ты от Бога хочешь покоя, а Бог от тебя. Also du möchtest von Gott Ruhe und Gott möchte von dir Ruhe. Знаешь, если мы Богу предоставляем покой. Also wann, weißt du, wenn wir Gott diese Ruhe anbieten? Он предоставит нам покой. Dann wird er uns diese Ruhe во geben. Во время кризиса. In der Zeit des Sturmes, der Krise. В бедственные дни. Also in den bösen Tagen. Иисус однажды сказал. Jesus sagte mal, очень откровенно он сказал. Also der hat es wirklich vom Herzen gesagt. Говорит, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Das ist aus Matthäus 8,20. Die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Смотри, как он это сказал. Schau hier, wer das gesagt hat. Мне кажется, что он сказал это с болью. Ich denke, der hat das mit einem Schmerz im Herzen gesagt. Он говорит, я не имею где преклонить голову. Er sagte, dass ich nirgendwo einen Ort habe, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Смотри, даже Иисус ищет покоя. Schau hier, auch sogar Jesus sucht nach dieser Ruhe. Иногда ему приходилось спать в лодке во время шторма. Manchmal musste er in einem Boot während eines Sturmes schlafen. Потому что у него не было нигде места покоя. Weil er nirgendwo einen Ort der Ruhe hatte. Знаешь, как Бог может отдыхать в нашей жизни? Weißt du, wie Gott sich ausruhen kann in unserem Leben? Смотри, Бог посетил однажды Ноя. Schau her, der Gott hat einmal Noah besucht. И он сказал ему: «Построй мне ковчег». Und er sagte zu ihm: «Baue mir eine Arche». Ты спасешься, и твои люди спасутся. Also, du wirst gerettet und deine Leute werden gerettet. И я не могу дальше смотреть на этот мир. Denn ich kann diese Welt mir nicht mehr so ansehen. Я его уничтожу. Ich werde es vernichten. И вот это откровение, оно приземлилось в жизни человека. Und diese Offenbarung ist angekommen in das Leben von diesem Menschen. Откровение нашло покой. Weißt du, diese Offenbarung hat seine Ruhe gefunden. Потому что Ной сказал: «Я это сделаю». Weil der Noah geantwortet hat: «Ich werde es tun». Нет проблем, Бог. Kein Problem, Gott. Я сделаю. Ich werde es tun. И тогда Бог отдыхает. Und dann ruht sich Gott aus. Он говорит: «Этот человек надежный». Er sagte: «Dieser Mensch ist, auf den kann man sich vertrauen». Он сделает то, о чем я его попросил. Also der wird das ausführen, was, worum ich ihn gebeten habe. Надежные, верные люди – это люди, где мы успокаиваемся. Also vertrauenswürdige, treue Menschen sind die Menschen, wo wir zur Ruhe kommen. Это наше место покоя. Das ist unser Ort des Ausruhens. Ты знаешь, что эти люди тебя не подведут. Und du weißt, dass diese Menschen dich nicht im Stich lassen werden. Они сделают то, о чем ты их просишь. Sie werden das tun, worum du sie gebeten hast. Если они обещают, то они делают. Wenn sie versprechen, dann werden sie das auch machen. И они нервы тебе не треплют по всякому поводу. Und sie nerven dich nicht wegen jedem Anlass. Sie machen mit Genauigkeit das, was du sie, worum du sie gebeten hast. Und du schläfst ganz ruhig. Aber es gibt Menschen, auf die man sich nicht verlassen kann. Wie der Prophet Jona. Gott sagte zu ihm: Du sollst nach Ninive fahren. Und er sagt: Nein. Und er fährt nach Tarsis komplett in die andere Richtung. Und der Herr: Was soll ich denn noch sonst mit ihm machen? И вот там происходит целая трагедия, пока Und он dort нашел. Geschieht die ganze Tragödie, bis er gefunden hat. Пока Иона понял, что ему надо быть doch в Ниневе. Also bis der Jona begriffen hat, dass er doch in Ninive sein sollte. И знаешь, Бог, он вознаграждает нас за верность. Weißt du, Gott belohnt uns für unsere Treue. Дорогие друзья, meine lieben Freunde, запомни простую вещь. Merke dir ganz einfache Sache. Бог вознаграждает нас за верность. Gott belohnt uns für unsere Treue. Потому что наша верность дает покой Богу. Denn unsere Treue gibt Gott die Ruhe. Верность Treue дает gibt покой. Gibt Ruhe. Верность Treue равно покой. Treue, also Ruhe gibt Gott. Nein, Treue gibt Gott Ruhe. Amen. Sorry. Если Бог сказал строить ковчег, мы идем строить ковчег. Wenn Gott sagt, wir sollen eine Arche bauen, dann gehen wir und bauen eine Arche. Если Бог сказал обходить семь раз вокруг города, мы обходим семь раз вокруг Wenn города. Wenn Gott sagt, wir sollen siebenmal um die Stadt rumlaufen, dann werden wir siebenmal um die Stadt rumlaufen. Если Бог сказал идти к фараону, мы идем к фараону. Wenn Gott sagt, wir sollen zum Pharao gehen, dann gehen wir zum Pharao. Знаешь, это наша задача. Weißt du, das ist unsere Aufgabe. И Иисус крестился. Jesus hat sich taufen lassen. Дух Святой сошел в виде голубя. Und der Heilige Geist kam im Wesen von der Taube. Он опустился на Иисуса. Er kam auf Jesus hinauf. Потому что Иисус был местом покоя. Denn Jesus war der Ort der Ruhe. Знаешь, что голубь никогда не приземляется туда, где беспокойство. Weißt du, dass die Taube nirgendwo landet, wo irgendwo Unruhe ist? И он не сядет там, где нет покоя. Also er wird nirgendwo Platz nehmen, wo Unruhe ist, Chaos. Wo Chaos herrscht. Дух Святой приходит в твою жизнь. Der Heilige Geist kommt in dein Leben hinein. Когда ты имеешь место покоя. Wenn du denn der Ort der Ruhe bist. Я бы хотел, чтобы кто-то меня услышал сегодня. Ich möchte, dass heute jemand mir genau zuhört. Пусть твое сердце не станет мусорным контейнером. Also dein Herz soll nicht eine Mülltonne werden. Собирающие сплетни, слухи. Die Gerüchte und Verleumdungen einsammelt. Где крысы заводятся. Wo die Ratten Platz haben. Amen. Amen. Но пусть там будет покой. Sondern es soll dort Ruhe sein. Сердце пусть будет храмом. Das Herz soll ein Tempel sein. Где Дух Святой приходит. Wo der Heilige Geist kommt. И Отец Небесный. Und der himmlische Vater. Может сесть и сказать: я здесь успокоен. Kann sich hinsetzen und kann sagen: ich werde heute hier zur Ruhe kommen. Здесь место моего покоя. Hier ist der Ort meiner Ruhe. И пока этого нет, Бог все еще продолжает спрашивать. Und solange das nicht ist, fragt Gott weiterhin. Где место покоя моего? Wo ist der Ort meiner Ruhe?